Das war's. Mann, was spielt der denn da? Hey, Fernando. Ein Espresso, bitte. Komm sofort, Michael. Und? Alles klar? Wir bitten unsere Tennisfreunde um Verständnis. Was ist denn jetzt los? Was soll das? Wie ich gerade höre... Wie funktioniert so etwas? Welche Interessen stecken dahinter? Wer befiehlt das? Wie viele Mitwisser gibt es? Hat es in der Hauptstadt eine massive Explosion gegeben? Was? Ein Anschlag hier bei uns? Eine Explosion, haben Sie gesagt. Ja, eine Explosion. Jetzt ab zu... Terrorspiele von Andreas von Westphalen und Fabian von Freyer. Komposition Hamann. Gerade eben kam es hier zu einer gewaltigen... Wenn ich die Live-Übertragung nicht gesehen hätte, hätte ich mich vielleicht vertrauensvoll an jemanden gewendet. Im Grunde war es purer Zufall. Das ist ja ein Kind. Hat das Foyer des Hotel Taris fast vollkommen zerstört. Scheiße, die Fassade ist ein einziger Trümmerhaufen. Sieben Thais fiel mir ein, dass meine Frau Hotel Paris, die Praxis, verdammt. Die Rettungskräfte haben zum Glück erstaunlich schnell reagiert. Ja? Schatz, du bist zu Hause. Warum sollte ich denn nicht zu Hause sein? Du wolltest doch zum Frauenarzt. Naja, heute Morgen. Was ist denn, Michael? Es hat eine Explosion gegeben, direkt gegenüber im Hotel Paris. Was? Ja, ist im Fernsehen. Carmen, ich muss Schluss machen. Ich muss in die Zeitung. Ich hab dich lieb. Erste Schätzungen beziffern den Sachschaden auf mehrere Millionen Euro. Die Sender überschlugen sich. Logisch. Mutmaßungen, Gerüchte, wilde Spekulationen. Alles andere ist eine Spekulation, an der wir uns hier... Niemand konnte irgendetwas über die Ursache der Explosion sagen. Ich komme hier nicht allein. Na dann, komm mal her, mein Dickerchen. Nicht dick, mein Lieber. Schwanger. Und das ist deine Schuld. Hm. Natürlich liebe ich meine Frau. Und wie war es in der Redaktion? Der Schrecken. Oh, der absolute Horror. Die vielen Toten. Die üblichen Verdächtigen glauben, dass sie die Story draus machen werden. Die versehrt. Die totale Hatz eben. Ich fragte mich... Ich frage mich... Ihre Tochter hat sich übrigens brav gedreht. Wie wohl die Zukunft unserer Tochter aussehen wird. So? Meine Unterhose! Hilfst du mir? Schalten wir live zur Pressekonferenz ins Präsidium. Meine Damen und Herren, hast du das Bild von dem Kind gesehen? Zurzeit sind 81 Verklagen. Ja, kommt mit Sicherheit morgen irgendwo als Titelbild. 232 Verletzte, davon 156 schwer. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen müssen wir von einem terroristischen Anschlag ausgehen. Scheiße. Ich hab's gehört. Der Videoüberwachung im Foyer des Hotel Paris liegt uns bereits der Ablauf des Selbstmordattentats lückenlos vor. Bei dem Attentäter handelt es sich um Abdullah Al-Abbas. Der Name hätte noch irgendwie Zufall sein können. Wir zeigen Ihnen hier das Foto seines Personalausweises, der am Tatort sichergestellt werden konnte. Ebenso der Fund des Ausweises. Was für kalte Augen. Aber Sie sagten, Sie hätten Al-Abbas eindeutig identifiziert. Genau der Blick eines Fanatikers. Oh, entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie. Scheiße. Sie haben... mich gesehen. Sehen Sie mich an. Es war das gleiche Gesicht. Sie haben mich gesehen. das Vergessen gleiche Sie niemals, Muttermal. Dass Sie mich gesehen haben. Der Ohrring. Bitte. Die Brille. Ich er bin hatte keinen Rucksack Abdallah dabei. Al-Abbas. Abdallah Al-Abbas. Bitte. Bitte, Scheiße. Der Sprengstoff befand sich in seinem Rucksack. Sieht also ein Schläfer aus. Was die Identifizierung der Opfer angeht, so kann ich leider nur sagen, in der Nähe von Fernandos Café. Es war im Samuel Park. Ich war da. Ich habe ihn gesehen. Was machst du? Ich gehe noch mal kurz weg. Wohin willst du denn noch? Ich bin im Samuel Park mit Al-Abbas zusammengestoßen. Der Park ist vom Hotel Paris gut 6 Kilometer entfernt. Vom Samuel Park zu Fernandos Café braucht man zu Fuß 2 Minuten und 54 Sekunden. Ich habe die Zeit später gestoppt. Ich bin an die Theke gegangen und habe einen Espresso bestellt, als im Fernsehen zum Hotel Paris umgeschaltet wurde. Daraus folgt, dass Al-Abbas maximal 2 Minuten und 54 Sekunden Zeit hatte, um das Hotel zu erreichen. Über 120 Stundenkilometer durch die Stadt. Eine ganz einfache Rechnung. Al-Abbas kann unmöglich zum Zeitpunkt der Explosion im Hotel Paris gewesen sein. Und trotzdem soll er tot im Hotelfoyer liegen. Videobilder zeigen angeblich den Verlauf des Anschlags. Al-Abbas wird anhand seines Ausweises identifiziert. Es passt nichts, obwohl nach außen alles zu passen scheint. Füllner Straße, bitte. Ich weiß nicht, warum ich noch hinfuhr. Ich war durcheinander. Ich stieg ein paar Straßen vorher aus. Alles war weiträumig abgesperrt. Und dann hatte ich plötzlich so ein mulmiges Gefühl. Es war, als ob ich beobachtet würde. Ein inszenierter Anschlag. Man kann nicht 6 Kilometer in 2 Minuten und 54 Sekunden zurücklegen. Al-Abbas Leiche musste nachträglich platziert worden sein. Das heißt, Teile der Polizei steckten mit drin. Ich konnte mich also unmöglich an die Behörden wenden. Da bist du ja endlich. Ich war hin und her gerissen, ob ich mit Carmen reden sollte. Wo warst du denn so lange? Angst. Ach, du warst einfach nur spazieren. Wer 81 Menschen umbringt, wird wohl kaum Skrupel vor einem kleinen Journalisten haben. Geschweige denn vor seiner schwangeren Frau. Ich fand deinen Abgang vorhin nicht besonders toll. Schwangere dürfen keinem Stress ausgesetzt sein. Warum sagst du mir nicht einfach, was los ist? Ich durfte meine Frau da nicht hineinziehen. Im Gegenteil, ich musste sie schützen. Bekennerbrief gefunden. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Selbstmordattentäters Abdullah Al-Abbas wurde ein auf Arabisch verfasster Bekennerbrief gefunden. In dem handgeschriebenen Text gibt Al-Abbas vor allem religiöse Gründe für seine Tat an. Die bislang unbekannte Organisation Brigaden Islamischer Weltstaat hat in einer E-Mail die Verantwortung für das Bombenattentat im Hotel Paris übernommen. Zur Lage der inneren Sicherheit erklärte die Innenministerin: Was ist Freiheit ohne Sicherheit? In Zeiten nationaler Not kenne ich keine politischen Gegner, sondern ich kenne nur ein gemeinsames Ziel. Die Sicherheit unserer Heimat. An Schlaf war nicht zu denken. 50 Sekunden, 6 Kilometer, 6 durch 3. Wieder und wieder machte ich die gleiche Rechnung auf. Irgendwer musste doch etwas gesehen haben. Die Feuerwehr, die Sanitäter, die Anwohner, die Verletzten. Ich klammerte mich an die Hoffnung, die Presse, meine Zeitung. 2 Kilometer. Robert Gross. 120 Kilometer pro Stunde. Ohne einparken. Morgen. Morgen. Robert Gross. Zweifacher nationaler Journalismuspreisträger. Noch eine. Eine lebende Legende. Immer noch nicht. immer noch nicht. Wie bringt man jemanden zum Sprechen, ohne eigenes Wissen preiszugeben? Wie lange arbeitest du jetzt hier? Sagen Sie es mir. Wie ist denn der Stand der Dinge? Viel Arbeit, wenig Schlaf, betroffene Politiker, Scheißcafé. Alle reden von den Videoaufzeichnungen, aber ich habe die Bilder nirgendwo gesehen. Oh, Kollege Boulevard ist kriminalistisch interessiert. Hat eigentlich jemand Alabas ins Hotel gehen sehen? Ich meine, mit einem Rucksack, in so einem Nobelschuppen. Fakt ist, Al-Abbas wurde von mehreren Kameras bei der Tat gefilmt. Sein Ausweis wurde gefunden. Und gerade kam die Mitteilung, dass seine DNA abgeglichen worden ist. Übereinstimmend. Wer würde eine DNA-Analyse anzweifeln? Bis dahin war ich davon ausgegangen, dass Al-Abbas Körper gar nicht dort sein konnte. Woran arbeitest du? Ist auch die DNA-Analyse manipuliert worden? Welche Organisation steckt dahinter? Oder hat man seine Leiche nachträglich ins Foyer geschafft? Sprengstoff, Mitverschwörer, mögliche Schläferzellen. Es ging mir nicht in den Kopf, warum er nicht die naheliegenden Fragen stellt. Was die Redaktionssitzung bringt. Kommst du? Also, konkret haben wir das Passfoto und das Bekennerschreiben. Al-Abbas scheint ein unbeschriebenes Blatt zu sein. Auch die Brigaden Islamischer Weltstaat sind offiziell noch nie in Erscheinung getreten. Was gibt's Neues? Ich habe meine Kontakte bei den Ermittlungsbehörden spielen lassen. Ohne Ergebnis. Man hält sich bedeckt. Was ist Ihr Eindruck, Gross? Massive Fehler des Geheimdienstes. Von einem Kontakt eines ausländischen Geheimdienstes habe ich erfahren, dass wir bereits vor 2 Monaten gewarnt worden sind. Die Quelle? Ist zuverlässig. Das ist der Scoop. Wir werden Gegenwind bekommen, aber Sie haben meine volle Unterstützung. Okay. Was wissen wir über unseren Terroristen? Freunde und Verwandte haben mir gesagt, dass Al-Abbas bei Schülern und Kollegen seines Gymnasiums sehr beliebt war. Mathematik und Geografie. Wenn man ihm etwas vorwerfen wollte, so ist es sein freizügiges Leben. Er liebte die Frauen, den Alkohol und war ein begeisterter Salsa-Tänzer. Er ist in keiner einschlägigen Moschee gesehen worden. Ja Gott, der kann seinen Hintern sonst wo gern Mekka gestreckt haben. Meier, Sie bohren danach. Klappern Sie sämtliche Gebetshäuser ab, auch die unscheinbar, in Hinterhöfen etc. Jeder von denen hat seine religiöse Anlaufstelle. Ja, gut, mache ich. Was ist mit dem Sprengstoff? Dem Zünder? Offiziell wird darüber nicht gesprochen. Aber eine Quelle, die an den Ermittlungen beteiligt ist, hat mir gesteckt, dass es C4 gewesen sein soll. Es wurde bisher kein Zünder gefunden, da nimmt man an, dass die Bombe per Handy gezündet worden ist. Ein Selbstmordattentäter zündet seine Bombe per Handy. So weit, so gut. Wir brauchen für morgen einen Aufmacher. Der Ausweis dieses Attentäters übersteht diese Explosion unbeschadet. Drumherum das übliche: Bedrohung, Angst, Maßnahmen, Sicherheit. Sonst noch Ideen oder Vorschläge? Wie wär's mit einem Foto des Originalabschiedsbriefs? Ich habe nur Übersetzungen gesehen. Bader, haben Sie gehört, dass die Ermittlungsbehörden das Original freigegeben haben? Nein. Ich glaube, wir sollten es den Ermittlern überlassen, wann sie Beweismittel veröffentlichen. Was die Unterhaltungsfront angeht, Bader, möchte ich für die kommenden Ausgaben mehr Positives als üblich, ohne Ihre versteckte Ironie. Vergessen Sie ausnahmsweise Ihren Doktor der Politologie. Die Leser verdienen es, aufgerichtet zu werden. Okay. Gut, dann an die Arbeit. Die freie Presse. Die vierte Säule der Demokratie. Ach ja, ist irgendjemandem etwas in Bezug auf die Anschlagszeit aufgefallen? Man sollte meinen, es ginge um kritische Distanz zum gesellschaftlichen Geschehen. Der Anschlag fand am 9.11. um 14.46 Uhr statt. Information. Die Anschläge des 11.9. begannen um 8.46 Uhr. Analyse, gerade jetzt. Also um 14.46 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Al-Qaida. Verlangt aber wird Stimmungsmache. Der Herr Doktor, willkommen zurück in der Welt der Leichtfüßigkeit. Rainer liebt den Boulevard. Hast du schon gehört? Man hat den Ball der Sterne ins Palais Rosarius verlegt. Das ist doch mal ein Ort für die Reichen und Schönen. Was, haben die den Scheiß nicht abgesagt? Damit die Terroristen erreichen, was sie wollen? Rainer ist ein guter Mann, aber wenn es jemanden gab, der mir helfen konnte, dann... Wenn es der nationalen Seelenrettung dient? Dann Joachim. Seelenrettung? Ich glaube eher, es geht darum, dass wir unseren Alltag leben können, wie wir uns das vorstellen. Ja, den Reichen und Schönen hinterher dackeln. Sie haben noch ein Sicherheitsleck. Fragen Sie CIA, Mossad, FSB, MI6 oder BND. Nur nicht mich. Hallo Joachim, hier ist Michael. Ich habe zwar keinen Sicherheitsleck, aber ruf mich doch bitte auf meinem Handy zurück, wenn es geht. Bald, danke, ciao. Ich ging alle Pressemitteilungen durch, die ich finden konnte. Kein Anhaltspunkt, kein Widerspruch. Ha? Meine schöne Musiklehrerin? Ich kam mir vor wie ein Betrüger. Weißt du, es ist komisch, dass ich nach nur 2 Jahren Klassenräume schon nicht mehr sehen kann. Umso besser, dass die angehende Mutter jetzt geschützt wird. Mit dem Schutz ist es so eine Sache. In diesem Land ist niemand mehr sicher. Hätte ich unsere Beziehung dieser Belastung aussetzen sollen? Hunger? Ja, vorhanden. Ich mache uns was. Übrigens, unsere Tochter wartet noch auf einen Namen. Ah, ja, ja, stimmt, stimmt. Bader? Jeder hat ein Sicherheitsleck. Das ganze Land ist ein einziges Sicherheitsleck. Typisch Joachim. Hey, Joachim. Der Informatiker. Im Moment hat nur das Hotel Paris an sich. Wir sind Freunde seit der Uni. Der Schein trügt. Aber das werden die Herren Journalisten ja alles gewissenhaft recherchieren. So wie es das Europäische Parlament angeordnet hat. Naja, wie dem auch sei. Im Grunde, wovon gebührt ihm der Doktor der Politologie? Die parlamentarische Aufklärung von Operation Gladio, die Stay-Behind-Armeen? Vergiss es. Und, hast du mal wieder ein Problem mit deinem Computer? Nein. Ich dachte, wir sollten uns einfach mal wieder sehen. Ist schon lange her, das stimmt. Wie wär's übermorgen? 18 Uhr? Und wie sieht's morgen aus? Nee, morgen geht überhaupt nicht. Tut mir leid. Ah, okay. Und wo? Wie in alten Zeiten. Samuel Park. Gut. Bis dann. Ich ging ins Netz. Gladio. Wenn nichts geht, geht das Netz. Die erste Stufe war es, Anschläge zu verüben, die den Linken angelastet werden konnten. Gerardo D'Ambrosio, Mailänder Untersuchungsrichter des Piazza Fontana-Anschlages. Die zweite Stufe war die tatsächliche Infiltrierung linker Gruppierungen, um diese außerparlamentarischen Gruppen dazu zu veranlassen, Anschläge auszuführen. Diese Gruppen waren das Instrument, um die sozialen und politischen Spannungen zu erhöhen. Gladio. Im Falle einer sowjetischen Invasion in Westeuropa sollten geheime Soldaten ein sogenanntes Stay-Behind-Netzwerk bilden, das hinter den feindlichen Linien operiert. 1969, Mailand. Die sowjetische Invasion Piazza Fontana fand jedoch nie statt. Der Bombenanschlag war so gemacht, dass er wie das Werk der italienischen Linken aussah. Also griff das Netzwerk in vielen Staaten zu den Waffen und führte einen geheimen Kampf gegen die politischen Kräfte der Linken. Italien. Bombenanschlag während einer antifaschistischen Demonstration. 1977 in Madrid. Ein Verletzter. Atocha-Massaker. Mitglieder der geheimen Stay-Behind-Armee sind an einem Angriff auf eine Kanzlei, die der spanischen kommunistischen Partei nahesteht, beteiligt. 5 Menschen. Im Europäischen Parlament sagte ein griechischer Parlamentarier, ich glaube, das war 1990, dass man davon ausgehen muss, dass jeglicher Terrorismus, der sich in den 4 Jahrzehnten des Kalten Krieges in unseren Ländern ereignete, egal ob aktiv oder passiv, mit den Geheimarmeen zu tun gehabt hat. Wissen Sie, wie man sich fühlt, wenn man so etwas liest? Brüssel, den 22. November 1990, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft Nummer C324, Entschließung zur Gladio-Affäre, das Europäische Parlament. In der Erwägung, dass seit 40 Jahren in mehreren Mitgliedstaaten der Gemeinschaft eine geheime Organisation für Nachrichten, Übermittlung und bewaffnete Aktionen existiert. Kommst du essen, lieber? Ja, ich komm gleich. Was machst denn du da? Nichts. Ich komm gleich, ja, Liebes? Diese Netzwerke wurden durch die Abteilung für verdeckte Kriegsführung der NATO koordiniert und von der CIA und dem MI6 mit Maschinengewehren, Sprengstoff und Hightech-Kommunikationsmitteln ausgestattet. In der Erwägung, dass diese Organisation sich jeglicher demokratischer Kontrolle entziehen konnte. In der Erwägung, dass diese Geheimnetze illegal in das politische Leben der Mitgliedstaaten eingreifen konnten, beziehungsweise heute noch eingreifen können. Zum Beispiel 1967, der Militärputsch in Griechenland. Daran waren Offiziere der Untergrundeinheit beteiligt. Das können Sie nachlesen. In der Erwägung, dass militärische Geheimdienste in bestimmten Mitgliedsländern mit schwerwiegenden Terrorakten und Verbrechen in Verbindung gebracht werden, wie in mehreren gerichtlichen Ermittlungen erwiesen. Terrorakte, die sie den Kommunisten in die Schuhe schoben, um die Linke bei Wahlen zu diskreditieren. Heute leben wir in Zeiten des islamistisch Bösen. 1980. Warum sollte sich an den Machenschaften etwas geändert haben? Mehr als 200 Verletzte beschuldigt. Die Roten Brigaden. Die Bombe stammte aus einem Gladio-Waffenlager. Das Massaker von Bologna entspricht, so wie alle anderen Massaker, auch der Logik eines Staates, der nicht mehr weiß, wie er mit einem politischen Gegner umgehen soll, außer zu extremer Gewalt zu greifen. Gladio-Kämpfer Vincenzo Ciccera fordert das Europäische Parlament, das Charakter, Organisation, Zweck und sonstige Aspekte dieser Geheimstrukturen voll aufgeklärt werden, was auch für die Terroraktivität in Europa und die eventuelle Komplizenschaft der Geheimdienste der Mitgliedstaaten oder Terrorismus mit dem Ziel, eine demokratische Gesellschaft zu destabilisieren. Dieses Netzwerk erstreckte sich über fast alle NATO-Staaten Westeuropas. Oder muss man annehmen, dass es sich immer noch erstreckt? Was würden Sie sagen? Du kannst dein Essen in der Mikrowelle warm machen. In nur drei Ländern haben sich parlamentarische Untersuchungskommissionen mit den Aktionen der Stay-Behind-Einheiten befasst. In Belgien, der Schweiz und Italien. Ich kam mir vor, ansonsten, als ob ich in ein schwarzes Loch gesogen würde. Nicht. Was für ein Apparat ist nötig, um so einen Anschlag durchzuziehen? Wo hätte ich ansetzen können? Die Innenministerin will die Überwachung unserer Telefongespräche, unseres Internetverhaltens, unserer Banküberweisung und unseres Einkaufsverhaltens ohne richterliche Genehmigung. Es tat gut, meine Frau zu sehen. Sie will auch eine Einrichtung schaffen, die alle Daten zentral speichert. Ein Mittagessen als Entschuldigung für den gestrigen Abend. Ich denke, das ewige Gerede über Toleranz und Multikulti, das passé. Ich war sprachlos. Ich glaube, erst wenn man Kinder hat, weiß man, was Verantwortung wirklich bedeutet. Meine Frau, obwohl sonst eher skeptisch, schluckte anstandslos alles, was in Sachen Sicherheit propagiert wurde. Der Staat hat die Pflicht und die Verantwortung, alles für die Sicherheit seiner Bürger zu tun, was in seiner Macht steht. So wie wir für unsere Tochter. Nirgends. Nicht wahr? Niemand stellte in Frage, ob die Forderung nach mehr Sicherheit, nach mehr Kontrolle nicht genau das ist, was dieser fingierte Anschlag bezweckt. Was hältst du eigentlich von Florence? Von wem geht so etwas aus? Das ist doch ein schöner Name, nicht? Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Lebensweise und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element der demokratischen Gesellschaft. Diejenigen, die diese unsichtbaren gesellschaftlichen Mechanismen manipulieren, konstituieren eine unsichtbare Regierung, die die wahre herrschende Kraft in unserem Land ist. Das ist von Bernays, dem Erfinder der Public Relations. Das müsste doch Ihren Geschmack treffen. Ein Glücksspiel, zugegeben. Ich gebe keine Interviews. Aber ich musste etwas tun. Ich habe nichts gesehen. Was soll ich gesehen haben? Plötzlich hat es Bumm gemacht. Vielleicht hat er einen Anwohner in der Umgebung des Hotels irgendwas gesehen. Nein. Warum hätte die Polizei uns befragen sollen? Die Beweislage ist doch eindeutig. Ist Ihnen nicht gut? Dass eine Radikalisierung Al-Abbas quasi über Nacht möglich war. Oder dass es Schläferzellen gelingt, scheinbar vorbildlich integriert in unserer Gesellschaft zu leben, bis sie die Maske fallen lassen. Beide Möglichkeiten haben eines gemeinsam. Jeder kann ein Terrorist sein. Auch der nette Schwiegersohn. Soweit die Ansicht der Innenministerin. Wenn man ein höheres Maß an Sicherheit fordert, muss man Einschränkungen der Freiheit in Kauf nehmen. Terror lässt sich nur bekämpfen, wenn man den Sicherheitsbehörden neue Befugnisse... In allen Büros liefen die Fernseher. Ja, ja. Ich recherchierte. Deshalb müssen mehr Daten erfasst. Obwohl der Artikel wartete. Oder im wahrsten Wortsinne erschnüffelt werden. Das ist doch totalitär. Die CIA besitzt jeden und etwas Bedeutung in den ausschlaggebenden Medien. William Colby, CIA. Und Sie wollen das mittels Erhöhung der Tabaksteuer bis 75. Rauchen gegen Terror. Talkshows. Unsäglich. Klar war, dass niemand mehr Details des Anschlags in Frage stellen würde. Es ist ein entscheidender Schritt, den Einzelnen. Die Folgen wurden diskutiert. Die Maßnahmen. Aber kein Wort darüber, wie die ganze Chose gelaufen ist. Immer mehr Daten werden auf Vorrat gesammelt und damit eine Vielzahl unverdächtiger Menschen erfasst. Schauen wir auf die Statistik. Experten. Eine Vorratsdatenspeicherung würde die durchschnittliche Aufklärungsquote... Wer sind die überhaupt? ...bestenfalls um 0,006% erhöhen. Was weiß man von denen? Das Fernmeldegeheimnis darf man getrost als Totalverlust abschreiben. Nachdem inzwischen buchstäblich jedes Telefonat abgehört... Wessen Interessen wurden da vertreten? Sei es in geringerem Maße durch legale Maßnahmen staatlicher Behörden, sei es umfassend... durch fremde Geheimdienste. Ach, Herr Wader, ich habe ja ein Interview mit einem Notarzt, die Notfallübungen. Wir bringen das auf Seite 2. Das ist mal was anderes. 2 Spalten, okay? Ja, das war ein unglaublicher Zufall, der bestimmt vielen Menschen das Leben gerettet hat. Wie meinen Sie das? Ein unglaublicher Zufall. Wie jedes Jahr haben wir eine Übung organisiert, an dem ein Großteil der städtischen Rettungsdienste teilgenommen hat. Und dieses Jahr haben wir einen Bombenanschlag geprobt. Einen Bombenanschlag? Ein so unglaublicher Zufall. Natürlich einen fiktiven. Man musste stutzig werden. Und wo war das? Das ist ja das Unglaubliche. Nur 100 Meter von dem Hotel Paris entfernt. Ach. Als das Exklusivhotel der Stadt ist es ein sehr naheliegendes Ziel. Wir brauchen ja regelmäßig solche Übungen. Mit den Suchbegriffen Anschlag und Übung und Simultan findet man im Internet einen BBC 5-Beitrag vom Tag der Londoner Anschläge 2005. Wir hielten eine Übung für eine Firma in London ab, die auf simultanen Bombenanschlägen genau an den Haltestellen basierte, wo es heute Morgen tatsächlich zu Explosionen kam. To get this quite straight, you were running an exercise to see how you would cope with this, and it happened while you were running the exercise. Precisely. Als wir im Hotel Paris ankamen, haben wir natürlich gesehen, dass das jetzt der Ernstfall war. Kommt Ihnen das bekannt vor? Dank dieses Zufalls waren wir extrem schnell vor Ort, sogar noch vor der Polizei. Ein wirklich unglaublicher Zufall. Ja. Ich versuchte, diesen Notarzt zu erreichen. Natürlich nicht uneigennützig. Der Mann, so wurde mir mitgeteilt, sei verreist. Andere Teilnehmer verweigerten schlicht die Aussage. Long time no see, Joachim. Na, wie stehen die Aktien? Ja. Wenn ich mir nicht geschworen hätte, mich nicht aufzuregen, würde ich mich aufregen. Hast du das Interview mit dem Notarzt gesehen? Ja. Und? Lass mich raten, dein Herzblatt wird hochinvestigativ darüber schweigen? Nein, wir schreiben darüber. Ich schreibe drüber. Du? Entschuldige, aber... Ich soll einen klassischen Feel-Good-Artikel schreiben. Oh, verstehe. Zufällig fand gleichzeitig eine Übung statt. Wie am 11. September. Und bei den Londoner Anschlägen. Am 11.9. auch? Mhm. Am Morgen des 11.9. simulierte ein Teil des US-Geheimdienstes, die NRO in Washington, die notwendigen Reaktionen auf ein Flugzeug, das in einen der 4 Türme ihres Dienstsitzes kracht. Die Übung Global Guardian simulierte einen Luftangriff auf die USA. Deswegen war die Flugabwehr am 11.9. voll besetzt. Und viele bei der Flugabwehr dachten zuerst, die Flugzeugentführungen seien Teil der Übung. Und trotzdem bekam es die Flugabwehr nicht auf die Reihe, auch nur ein einziges Flugzeug aufzuhalten. Innerhalb von mehr als 1,5 Stunden. Hätte sich die Flugüberwachung und die Flugabwehr nur an das Standardprozedere gehalten, hätte keine einzige Maschine ihr Ziel erreichen dürfen. Warum schreibst du nicht über den Anschlag? Du bist der Journalist. Ach, mein Chef will einen Feelgood-Artikel. Und den wirst du ihm natürlich auch liefern. Die Propagandamaschine läuft immer noch wie geschmiert. Aber du hast doch den Plan. Samuel Park. Weißt du, was mir hier letztens passiert ist? 10 Jahre sind genug. Du weißt, dass ich seit Genua nicht mehr aktiv bin. In keiner Form, egal wie. Keinen Bock mehr auf Knast. Es gibt immer Leute, die auspacken wollen oder einfach nur zu viel wissen. Die werden noch ganz anders behandelt. Eine ganze Reihe sind unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Selbstmorde etc. Herbert Albert. Ich habe schon einmal alles gegeben und... Ich habe da einen lukrativen Vertrag in Aussicht, okay? Ich bin 39 Jahre alt. Vielleicht die letzte Möglichkeit, die Rente zu verdienen. Verstehst? Ich konnte mich Joachim nicht anvertrauen. In Genua hat man ihm übel mitgespielt. Man könnte es Folter nennen. Überall Tote. Selbstmorde. Es gab Momente, da kam ich mir wie einer dieser Verschwörungstheoretiker vor. Aber ich weiß, dass ich recht habe. Dieser Anschlag wurde inszeniert. Ich hatte Angst, war isoliert, konnte mich niemandem anvertrauen, allein. Warum sagst du mir nicht einfach, was los ist? Verantwortung, ja. Ich dachte, ich hätte der Gesellschaft gegenüber die Verantwortung. Dieses Ammenmärchen, ich bin der Einzige, der Bescheid weiß. Ich saß da, sah zu, wie ich meine Beziehung, meine zukünftige Familie vor die Wand fuhr und bildete mir ein, in einen von wem auch immer gewollten, menschenverachtenden Plan eingreifen zu können. Du siehst schrecklich aus. Ich hätte den Haushalt machen sollen, mich um Carmen kümmern, einen Kinderwagen kaufen. Michael, sprich endlich mit mir. Wissen Sie, was hätten Sie an meiner Stelle getan? Haben Sie das Scheitern meiner Ehe von Anfang an einkalkuliert? So geht es nicht weiter, Michael. So geht es nicht weiter. Es war furchtbar. Einfach furchtbar. Ich habe Alabas mit dem Rucksack ins Hotel gehen sehen und... Dann, während der Arbeit sah ich die Augenzeugen. Dann, wo hat man die nach knapp einer Woche aufgetrieben? Aufhalten können. Sind die bezahlt worden? Ich habe mich noch gefragt, als er auf mich zukam. Waren sie erpressbar? Ob das die Augen vielleicht von einem Terroristen Fotos sexueller Abartigkeit? Richtig kalt und grausam. Nichts ist, wie es scheint. Mohammed Atta. Alles erscheint nur, wie es ist, weil sie es so erscheinen lassen. Als man an der Ecke da war, ist die Bombe hochgegangen. Ich wusste sofort, dass er es war. Ich war nicht überrascht, nein. Es ist doch nur folgerichtig, aus dem Anschlag Kapital zu schlagen. Dieses arabische Land, mit dem wir seit Jahrzehnten freundschaftliche Verbindungen pflegen, entpuppt sich als Hort und Zufluchtsstätte des internationalen Terrorismus. Ich fordere die umgehende Auslieferung der Mitglieder der Brigaden Islamischer Weltstaat. Gegebenenfalls werde ich mich auf internationaler Ebene für ein Handelsembargo stark machen. War unser Präsident mit von der Partie? Das Land hat keine nennenswerte Armee, sitzt auf Rohstoffen, die sich wünschen, Mais bieten, gefördert zu werden, liegt an einer wichtigen Drogenroute und befindet sich geostrategisch in einer begehrten Position. Der Sündenbock, ein Traumfeind. Die landesweite Videoüberwachung wird in vielen vergleichbaren Ländern mit Erfolg durchgeführt. Menschen, die nichts zu verbergen haben, haben logischerweise auch nichts zu befürchten. Unsere Innenministerin, es war lächerlich. Kein einziger Terroranschlag wurde jemals durch eine Videokamera aufgeklärt, geschweige denn verhindert. Unter Vorspielung falscher Tatsachen kann man jetzt endlich die Daumenschrauben anziehen. Geeint wendet sich das Volk an den Staat und ruft nach mehr Sicherheit. Erinnert Sie das nicht auch an die Gladio-Machenschaften? Moment mal. 11. November. Ermittlern zufolge benutzte Alabas C4. Derzeit verfolgt man Hinweise darauf, aus welchem Land der Sprengstoff geschriftet wurde. Hinweise, dass sich Alabas mit dem hochexplosiven Sprengstoff TNT 13. November. Handelt es sich bei dem Sprengstoff um eine Zusammensetzung, deren Komponenten man in jeder Apotheke kaufen kann? Wie kann es sein, dass die Journalie unter einem solchen Gedächtnisschwund leidet? Wer lanciert die täglich wechselnden Informationen? Sprengstoff. C4. Scheiße, was ist denn jetzt los? Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Wir hatten doch vereinbart. Du, hier passieren gerade unglaubliche Sachen mit meinem Computer. Guck dir das mal an. Michael, mir reicht's. Tja, Herr Bader, Sie haben Ihren Dispositionskredit weit überzogen. Deswegen ist Ihre Karte einbehalten worden. Wie bitte? Das kann nicht sein. Sehen Sie selbst. Aber ich habe kein Geld abgehoben. Aber natürlich. In den letzten Tagen haben Sie jeweils größere Summen abgehoben. Immer am gleichen Automaten, in der Wüllnerstraße. Warum waren Sie nicht konsequent? Oder wollen Sie mir weismachen, dass Sie keine Kenntnis von meinem zweiten Konto besitzen? Guten Tag, ich würde gerne ein bisschen surfen. Will man anonym bleiben? Kein Problem. Hilft es, die IP-Adresse so oft wie möglich zu wechseln? Nehmen Sie die 12. 2 Euro die Stunde. Ja, okay, danke. C4 ist in der Tat ein hochmilitärischer Sprengstoff, aber was half das? Das offizielle Puzzle gab ein stimmiges Bild. Alle Fakten, ob wahr oder gefaked, eine perfekte Legende. Ich fing an, nach vergleichbaren Fällen zu suchen. Vielleicht gab es da etwas, das mir half. Es existiert eine Schattenregierung mit ihrer eigenen Luftwaffe, ihrer eigenen Marine, ihren eigenen Mechanismen der Geldbeschaffung und der Fähigkeit, ihre eigenen Ideen von nationalem Interesse zu verfolgen, frei von allen Kontrollen, unbehelligt vom Gesetz. Senator Daniel Kane Inouye, Vorsitzender des Untersuchungsausschusses 1987 während der Irak-Krise, der 90er, Südafrika. Die Bomben, die Paris 1995 schockierten, muslimischen Fanatikern zugeschrieben, waren das Werk des algerischen Geheimdienstes. Sie waren Teil eines ausgeklügelten geheimen Propagandakrieges, der darauf abzielte, die französische öffentliche Meinung gegen die Islamisten aufzubringen. Mexiko-Stadt-Massaker. Die Observer, 9.11. 337 Tote. Abgründe tun sich auf, wenn man sich mit Geheimdiensten beschäftigt. Jeder tracht. Jeder betrügt jeden. Niemandem kann man vertrauen. Nichts ist belegbar. Alles nebulös. Zwielichtig. Was bin ich schuldig? Was ja auch Sinn der Sache ist. Das macht 6 Euro. Keinerlei Beweise. Danke, Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Bader. Erst viel später fiel mir auf, dass der Mann mich mit Namen angesprochen hatte. Die letzte Ausgabe hat für ziemlichen Wirbel gesorgt. Es haben sich noch 2 Dienste gemeldet, die den unsrigen gewarnt haben wollen. Sehr gute Arbeit. Was gibt's Neues? Ein Foto von seinem Leichnam im Hotelfoyer wurde freigegeben. Frühere Meldungen, sein Körper sei von der Bombe vollkommen zerfetzt, sind inkorrekt. Es ist nun offiziell, dass Al-Abbas die Bombe per Handy gezündet hat. Wenn er die Bombe per Handy zündet, warum sprengt er sich denn dann selber in die Luft? Erinnern Sie sich an die Londoner Anschläge von 2005, Bader? Es ging nur noch um Aufmacher. Die Jungs haben das genauso gemacht. Um Auflage. Die hatten sogar Rückfahrkarten von London nach Luton. Bader, ich glaube nicht, dass die Psyche eines Terroristen Ihr Spezialgebiet ist. Herr Bader? Ja? Herr Bader, einen Moment bitte. Ich bin inhaltlich verantwortlich für den Spiegel der Zeit. Ihr letzter Artikel hat stark an der gewohnten Qualität zu wünschen übrig gelassen. Zudem ist mir der Zusammenhang der meisten Webseiten, die Sie in den letzten Tagen besucht haben, mit Ihrer Arbeit alles andere als klar. Betrachten Sie dieses Gespräch bitte als Abmahnung. Guten Tag. Ja, guten Tag. Danke dir, Joachim, dass du dir die Zeit genommen hast. Na klar, komm rein. Ich bin ein Dilettant. Wenn sich einer mit Computern auskennt, dann ist es Joachim. Leider. Das ist dann meistens so. Es war wie in alten Zeiten. Auch seine Wohnung. So, lass mal sehen. Gut. Immerhin bist du nicht mit Windows Vista unterwegs. Für die Sicherheit von Vista war die NSA zuständig. Die National Secret Agency war was? Das sieht in der Tat schlecht aus. Den musst du neu formatieren und installieren. Das heißt, alle Dateien weg? Du glaubst nicht, bei wem ich diese Tage unterschreibe? Und das nach Genua. Ich mache demnächst in Sicherheit bei einer staatlichen Behörde. Ausgerechnet ich in Lohn und Brot beim Staat. Scheiße. Warum greift dich der Geheimdienst an? Scheiße. Der Geheimdienst hinterlässt Spuren? Michael, ich weiß nicht, was du da genau machst, aber ich glaube, ich will damit nichts zu tun haben. Warum rufst du nicht an? Warum meldest du dich nicht? Ich wollte Rücksicht nehmen. Carmen schützen, indem ich schwieg. Du kommst ohne ein Wort zu sagen so spät nach Hause und hast eine Fahne für zwei. Carmen, ich... Michael, seit dem Anschlag reden wir kaum mehr miteinander. Du bist überhaupt nicht mehr zu Hause. Was ist los? Genau genommen war aber gerade das rücksichtslos. Mir nicht zu vertrauen. Ich kann mich vor Bauch kaum noch bewegen. Ich muss den Haushalt so gut wie alleine machen. Und Monsieur tut es leid. Sie zu belügen. Letztlich habe ich sie wie Dreck behandelt. Verstehst du das? In ein paar Wochen haben wir eine Tochter. Nicht mehr über Terror, Anschläge, Überwachungskameras nachdenken. Ich wollte unser gemeinsames Leben zurück. Ich verspreche dir... Was ist passiert? Ich kann nicht drüber sprechen momentan. Ich hatte es wirklich vor. Vertrau mir. Ich war bereit, die ganze Sache aufzugeben. Auszusteigen. Sie haben mich gesehen. Sie haben mich gesehen. Sehen Sie mich an. Hätten Sie aufhören können? Da bislang alle diplomatischen Versuche gescheitert sind, werden wir andere Mittel für die Lösung des Konflikts nicht mehr ausschließen können. Da war die Verantwortung. Seien Sie jedoch versichert, die Rede des Präsidenten zur Lage der Nation. Dass wir alle friedlichen Mittel ausschließen. Klinisch grünen Bilder des Irakkriegs kamen mir in den Sinn. Nein, an meine Frau, an unsere Tochter habe ich nicht gedacht. Hallo? Das Einzige, woran ich dachte, war, dass Hallo? Ich etwas tun musste, dass ich nicht viel Zeit hatte. 1983, dass ich der Einzige bin. Bis 1986. Ja, 28 Mal. Nein, Michael ist nicht da. 80, finanziert durch schwarze Kassen. Wer spricht denn da? 13 Tote. Agenten des spanischen Militärgeheimdienstes. Hallo, wer sind Sie? Cecid involviert. Eine geheime Operation kann nur dann als gelungen angesehen werden, wenn niemand je von ihr gehört hat. Ja, ich dachte, 1999, Russland. Ich war ja in der Lage. Ich stellte mir vor, dass die Öffentlichkeit anfangen würde, Fragen zu stellen, Beweise einzufordern, wenn man möglichst viele belegbare Beispiele von ähnlich gelagerten Fällen präsentiert, die bewiesen waren. Sich als Agenten des FSB aus, der Neuauflage des KGB 2002, 2004, Madrid. 193 Tote, 2051. Ich wusste nicht mehr, wo ich war. Agent Provokateur, V-Männer, Legenden, Tote, überall Tote. Angebliche Selbstmorde, dubiose Geschäfte, Bespitzelung, Drogen, Desinformation, Waffenschmuggel, Operationen jeglicher Art und immer wieder eklatante Widersprüche. Und in den seltensten Fällen eine Untersuchung, die den Namen verdient. Unter der Oberfläche eine unbegreifbare Welt. Warum sieht das niemand? Warum wird darüber nicht gesprochen? Man fängt an zu zweifeln. An den Menschen, an den Gegenständen, die man sieht. Alles wird brüchig, verdächtig. Nichts ist mehr harmlos. Aber wem sage ich das? Gern hätte ich mit Joachim drüber gesprochen. Michael. Wir beschließen heute ein Gesetz, das die zentrale Erfassung der Fingerabdrücke und der DNA... Wenn ich zu Hause war, saß ich apathisch vor dem Fernseher. Ja? Es kommen anonyme Anrufe. Frauen, die dich sprechen wollen. Was läuft da? Nichts, gar nichts. Vermutlich die Redaktion. Mit der Redaktion lag ich vermutlich nicht einmal falsch. Ich hatte mich in letzter Zeit eigentlich nicht mehr blicken lassen. Lass noch mal kurz weg. Michael. Und die Diskussion, die Fragerei, das ging mir auf die Nerven. Das Berliner jüdische Gemeindehaus. Es war unfair, aber die Bombe war von Peter Obersturz, Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, beschafft worden. Die Akten sind noch über 20 Jahre gesperrt. Geheimpolitik darf es in demokratischen Staaten laut deren Verfassung gar nicht geben. Geheimdienste sind nur befugt, Informationen zu beschaffen, die der Regierung für Entscheidungen in ihrer offenen Politik nützen. Das Bundesinnenministerium verweigert die Herausgabe der Akten. Wenn man sich die Geschichte der Geheimdienste ansieht, Budget der US-Dienste, fragt man sich allerdings, wie es mit der Demokratie tatsächlich bestellt ist. 40 Milliarden Dollar. Mehr als 100.000 Beschäftigte. Die Konsequenz: der landesweite Einsatz von biometrischen Videokameras. Je stärker die Forderung nach Transparenz des Bürgers, desto mehr pocht der Staat auf sein Recht der Geheimhaltung. Mit RFID-Chips werden wir jederzeit wissen, wer sich wo befindet. Die Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Für Diebstahl zweier Tamagotchi nahm französische Polizei von 8- und 11-jährigen Bruder DNA. Die britische Polizei besitzt DNA von mehr als 50.000 Kindern. Wenn Osama bin Laden nicht existieren würde, wäre es notwendig, ihn zu erfinden. Ein 15-Jähriger setzt ein Computervirus in die Welt. Das Programm zeigte ein Gedicht, ließ ansonsten aber die befallenen Rechner unversehrt. Ein Virus, das den Leuten die Augen öffnen würde. Das ist es. Weißt du, was man mir gesagt hat? Joachim hätte das vermutlich hinbekommen. Ich soll auf meinen Umgang achten. Wer glaubst du, könnte damit gemeint sein? Ich habe niemanden außer dir gesehen. Mein Arbeitsvertrag ist gestorben. Wie haben Sie das gemacht? Ich wurde ein Virus programmiert. Wie haben Sie, Joachim? Ich bin nicht am Arsch. Ach, scheiß drauf. Befürworten wir die körperliche Markierung der Bürger mittels eines RFID-Chips. Fälschungssicherer E-Pass innerhalb GPS-System. Klon spürt Schulschwänze auf. Wer im Regierungsapparat weiß Bescheid? Anschlag. Chiquita 24. Ich bin nicht so naiv zu glauben, alle wüssten davon. Finanziell. Doch wer? Wer hat den Auftrag gegeben? Herr Bader, ich weiß mir keinen Rat mehr. Ich habe es kommen sehen. Ich weiß nicht, was mit Ihnen geschehen ist. Das war kein Überraschung. Ich kenne Sie eigentlich als zuverlässigen Mitarbeiter. Schade. Ich hätte mich auch rausgeschmissen. Schade, aber es bleibt mir keine andere Wahl, als von einer weiteren Zusammenarbeit Abstand zu nehmen. Wenn es gelingt, die falschen Fragen zu verbreiten, der braucht sich auch vor den Antworten nicht zu fürchten. Ich bin wieder da. Bin zu meinen Eltern gefahren. Ich kann mich nicht auf dich verlassen. Ruf bitte nicht an. Kein Gruß. Keine Unterschrift. Nur diese drei Sätze. Es tut mir leid. Heuchler. Ihnen tut gar nichts leid. Was ist mit den Opfern? Den Angehörigen? Sagen wir so. Das Einzelschicksal spielt eher eine untergeordnete Rolle, wenn es um das große Ganze geht. Kollateralschaden. Bei Ihnen ist das allerdings etwas anderes. Ach ja? Ja. Sie haben Talent. Ihre Nachforschung beeindruckend. Viel besser als Ihre kleinen, zotigen Seitensprunggeschichten. Sie haben mich überwacht? Aber dass Alabas nicht in das Hotel geht. Man könnte es menschliches Versagen nennen. 12-mal hat er, ohne den Rucksack zu kontrollieren, Drogen für uns von A nach B gebracht. Und ausgerechnet, wenn es zählt, guckt er in den Rucksack. Wie Sie sich denken können. Plan B. Sehr gut. Wir zündeten den Sprengstoff, den wir sicherheitshalber im Foyer platziert hatten. Es gab sogar ein paar Experten, will ich sie mal nennen, die im Internet aufgrund von Fotos zu wissen meinten, der Schaden könne nicht durch eine Rucksackbombe entstanden sein. Darauf scheinen sie gar nicht gestoßen zu sein. Nein. Hat mich gewundert. Wie dem auch sei. Die Leichen mussten geborgen werden und die notwendigen Aufräumarbeiten haben das Problem... Ich will mal sagen... Sie widern mich an. Als ich mit dieser Arbeit anfing, fand ich sie auch nicht immer ganz koscher. Das legt sich. Sie sind von mehreren Geheimdiensten vor dem Anschlag gewarnt worden. Mehrmals. Haben Sie keine Sorge, dass ein Untersuchungsausschuss Ihnen und Ihrem Verein eine Menge Ärger machen wird? Inkompetenz. Die Diagnose wird Inkompetenz lauten. Und wie wird Inkompetenz geheilt? Mehr Mittel, mehr Geld, mehr Manpower. Wie haben Sie Alabas so schnell ins Hotel geschafft? Wer sagt denn, dass wir das so schnell geschafft haben? Aber Sie können sicher sein, wir haben uns um ihn gekümmert. Ach, Herr Bader, haben Sie nicht Lust, Ihr Wissen und Talent in den Dienst der Terrorabwehr zu stellen? Wie bitte? Ihre Tochter liegt übrigens nach der Frühgeburt im Marienkrankenhaus. Ach, entschuldigen Sie, Sie wissen ja noch gar nichts von der Geburt. Die Kleine heißt übrigens nicht Florence, sondern Lea. Ist doch ein schöner Name, oder? Gut. Herr Bader, ich denke, das war's. Sie können gehen. Nur zu, dort ist die Tür. Sie werden mich erschießen. Aber nein. Warum denn solch harsche Mittel? Herr Bader, Ihnen wird niemand glauben. Terrorspiele von Andreas von Westphalen und Fabian von Freier. Die Rollen und ihre Darsteller waren Michael, Fabian Hinrichs. Carmen, Sigrid Burgholder. Redaktionschef, Herbert Schäfer. Gross, Markus Beusen. Joachim, Markus Scheumann. Agent, Rainer Hohmann. In weiteren Rollen, Vittorio Alfieri, Rainer Delventhal, Edda Fischer, Jochen Kolender, Dirk Müller, Anja Niederfahrenhorst, Simon Roden, Christian Schramm, Caroline Schreiber, Oma El Saedi, und viele andere. Technische Realisation Achim Fell und Barbara Göbel. Komposition Hamann. Klavier Dorit Bauerecker. Regie die Autoren. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009.